Marco Pokeson! Mehrere hundert Demonstranten haben sich in Kabul am Rand des tiefen Kraters versammelt, den die gewaltige LKW-Bombe am frühen Freitagmorgen in den Boden gerissen hat. Es war der Beginn einer blutigen Serie mit 3 Anschlägen in weniger als 24 Stunden. Die Versammelten trauern, sie versuchen zu begreifen. Sie klagen an. Pakistan ist der Terrorsponsor in diesem Land. Daran besteht überhaupt kein Zweifel, sagt Mohammed Zahir mit Verachtung in der Stimme. Das mächtige pakistanische Militär gilt als Unterstützer der Taliban. Die Armeeführung des Nachbarlandes steht im Verdacht, mit ausgewählten Extremisten zusammenzuarbeiten, um eigene strategische Ziele durchzusetzen. Doch es gibt inmitten der Wut am Kraterrand auch leise Töne. Bashir versucht es mit einem Appell. Wir bitten die Taliban, ihre Waffen niederzulegen und mit der Regierung zusammenzuarbeiten für Sicherheit und für Stabilität. Kushal, ein junger Ladenbesitzer, wendet sich lieber an die zerstrittene Regierung von Präsident Ashraf Ghani, deren Handlungsfähigkeit durch interne Machtkämpfe untergraben wird. Ich bitte meine Regierung, Stärke zu zeigen und zu handeln. Wir ertragen diese Explosionen nicht mehr. Doch die Anschläge gehen weiter. Einer der schwersten wird aus Kunduz gemeldet. Dort riss ein Selbstmordattentäter in der Nacht zum Sonntag mehr als 20 Menschen mit in den Tod. Er sprengte sich mit einem Auto in die Luft. Sein Ziel war eine Versammlung von bewaffneten Gruppen, die gegen die Taliban kämpfen. Die Bundeswehr war 10 Jahre im nordafghanischen Kunduz stationiert. Der Abzug erfolgte im Herbst 2013. Ein Jahr später beendete die NATO ihren 13-jährigen Kampfeinsatz in Afghanistan, der dem Land keinen Frieden gebracht hat. Im ganzen Land geraten Zivilisten vermehrt ins Kreuzfeuer, berichtet Daniel Bell von den Vereinten Nationen. The vast majority or 90% of all civilian casualties. Für 90% der zivilen Opfer sind Bodengefechte, selbstgebaute Sprengfallen, koordinierte Selbstmordanschläge und gezielte Tötungen verantwortlich. Im Angesicht der Zerstörung afghanischen Lebens müssen sich alle Konfliktparteien verpflichten, Zivilisten zu schützen. In den ersten 6 Monaten des Jahres sind nach Angaben der Vereinten Nationen fast 5000 Zivilisten getötet oder verletzt worden. Wer gehofft hatte, dass die Nachricht vom Tod des untergetauchten Taliban-Führers Mullah Omar die Chancen auf Friedensgespräche erhöhen könnte, sieht sich getäuscht. Der afghanische Friedensprozess hat viele Gegner. In Afghanistan, in Pakistan und anderswo. Es geht um Macht, um Land, um Grenzen, um strategischen Einfluss. Es geht um Geld, Drogen und Schmuggelrouten. In der afghanischen Taliban-Bewegung ist ein offener Machtkampf über die Nachfolge von Mullah Omar und über den richtigen Weg ausgebrochen. Die Regierung der nationalen Einheit von Präsident Ashraf Ghani streitet vor allem über Ämter, zum Beispiel über das des Verteidigungsministers. Im ganzen Land klammern sich lokale Kriegsfürsten mit Gewalt an die Macht. Der Islamische Staat versucht Fuß zu fassen. Pakistan, Indien, Iran, China, Russland und die USA buhlen um Einfluss in der Region. Saudi-Arabien und Katar pumpen Geld in den Konflikt. Afghanistans Zivilisten haben viele mächtige Gegner.